viele Sterne an der Wand. Ich lag doch eben noch mit meinem Badehandtuch am Strand. Diese Hektik, Geheimnistuerei und in der Hauptstraße eine Massenschlägerei. Überall hängt der Lichterschmuck bereit. In der Brückenstraße tolerante Freizügigkeit. Mandarine, Nussgeschenk hier. Langsam dämmert's mir. Stille Nacht. Ich glaub, es ist schon wieder Weihnachten. Warum hat mir denn das keiner gesagt? Ich denke zurück, denn das Jahr geht bald zu Ende und ich wünsche euch ein neues voller Glück. Was soll ich Kindern nur von Weihnachten erzählen, wenn die in einem Kaufhaus über 50 Weihnachtsmänner sehen? Die wollen Xbox und Fernsehen mit 3D. Früher gab's gestrickte Socken und das ohne USB. Dann die Oma, Schwager und Cousin. Die stürmen unser Haus am Tag des Festes, das wird eng. Nein, ein Weihnachten selbst kommt man wirklich nicht zur Ruhe. Doch irgendwie gehört das ja dazu. Stille. Ich glaub, es ist schon wieder Weihnachten. Warum hat mir denn das keiner gesagt? Ich denke zurück, denn das Jahr geht bald zu Ende und ich wünsche euch ein neues voller Glück. Stille Nacht. Ja, es ist schon wieder Weihnachten. Wer hätte das gedacht? Ich denke zurück. Ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr, ein gutes neues Jahr.